Es ist der wohl aufwendigste Beipackzettel aller Zeiten. Durch rechtlich bindende Vereinbarungen soll das Freihandelsabkommen CETA in allen strittigen Punkten geklärt werden, ohne den eigentlichen Text des Abkommens zu verändern, was Neuverhandlungen nötig gemacht hätte. So will es die SPD und diese Forderung wird Bundeswirtschaftsminister Gabriel am Freitag den anderen EU-Handelsministern beim Treffen in Bratislava vorlegen. Die sollen dann bis Ende Oktober eine Liste mit allen offenen Streitpunkten ausarbeiten, vom Schutz öffentlicher Einrichtungen vor Investoren bis zu Strafen gegen Unternehmen, die CETA-Regeln missachten. Am 27. und 28. Oktober beim EU-Kanada-Gipfel soll CETA von den Regierungschefs unterschrieben werden. Jedoch nur für die Kameras, denn danach beginnt die große Prüfung durch das EU-Parlament. Das soll in einer umfangreichen und bisher noch recht unklaren Beratung mit den nationalen Volksvertretern und Vertretern der Zivilgesellschaft CETA auf Herz und Nieren prüfen. Erst dann sollen die EU-Abgeordneten CETA ratifizieren, zumindest den Teil der EU-Kompetenzen betrifft. Alles andere, vor allem das umstrittene Handelsgericht für Konzernklagen, muss durch alle 28 Parlamente in den EU-Ländern abgenickt werden. Wie lange das alles dauern wird, ist unklar.